Im 17. Jahre Pekas, des Sohnes Remaljas, ward Ahas König, der Sohn Jotams, des Königs von Juda. 20 Jahre war Ahas alt, als er König ward, und 16 Jahre regierte er zu Jerusalem. Er sät jedoch nicht, was Jahwe, seinem Gotte, wohlgefiel, wie sein Ahnherr David, sondern wandelte auf dem Wege der Könige von Israel. Ja, er ließ seinen Sohn durch Feuer gehen und ahmte so die Gräuel der Völker nach, welche Jahwe vor den Israeliten ausgetrieben hatte. Und er opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Damals zog Rezin, der König von Aram, mit Peka, dem Sohne Remaljas, dem Könige von Israel, gegen Jerusalem heran, um es anzugreifen, und sie belagerten Ahas, vermochten aber nicht mit Erfolg zu kämpfen. Zu jener Zeit brachte Rezin, der König von Aram, Elat an Edom zurück und warf die Judäer aus Elat hinaus. Da kamen Edomiter nach Elat und ließen sich dort nieder, bis auf den heutigen Tag, Ahas aber sandte Boten an Tiglat-Pileser, den König von Assyrien, und ließ ihm sagen, dein Sklave und dein Sohn bin ich. Ziehe heran und befreie mich aus der Gewalt des Königs von Aram und des Königs von Israel, die mich angegriffen haben. Dazu nahm Ahas das Silber und Gold, das sich im Tempel Jahwes und in den Schatzkammern des königlichen Palastes vorfand, und sandte es als Huldigungsgeschenk an den König von Assyrien. Der König von Assyrien aber schenkte ihm Gehör, und so zog der König von Assyrien gegen Damaskus heran, eroberte die Stadt und führte die Einwohner gefangen nach Kir, Rezin aber ließ er hinrichten. Als sich nun der König Ahas zum Zwecke einer Begegnung mit Tiglat-Pileser, dem Könige von Assyrien, nach Damaskus begeben hatte, bekam er den Altar zu sehen, der sich zu Damaskus befand. Da sandte der König Ahas ein Abbild und Modell von dem Altar, das ihm genau entsprach, an den Priester Uria. Und der Priester Uria errichtete danach einen Altar, genau nach der Vorschrift, die der König Ahas von Damaskus ausgegeben hatte, verfuhr der Priester Uria, ehe noch der König Ahas von Damaskus heimkam. Als nun der König von Damaskus heimkam und der König den Altar erblickte, da nahte sich der König dem Altar, stieg zu ihm hinauf und ließ sein Brandopfer und sein Speisopfer in Rauch aufgehen, goss sein Trankopfer aus und sprengte das Blut seiner Heilsopfer an den Altar. Den kupfernen Altar aber, der vor Jahwe stand, rückte er von der Vorderseite des Tempels, von der Stelle zwischen dem neuen Altar und dem Tempel Jahwes hinweg und setzte ihn auf die Nordseite des Altars. Und der König Ahas gab dem Priester Uria folgende Anweisung: Auf dem großen Altar lass das Morgenbrandopfer und das Abendspeisopfer und das Brandopfer des Königs samt seinem Speisopfer und die Brandopfer von jedermann im Lande samt ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern in Rauch aufgehen und sprenge daran alles Brandopferblut und alles Schlachtopferblut. Wegen des kupfernen Altars aber will ich mich bedenken. Und der Priester Uria verfuhr genauso, wie ihm der König Ahas geheißen hatte. Auch ließ der König Ahas die Leisten an den Gestühlen herausbrechen und nahm die Becken von ihnen herab, auch das Meer ließ er von den Ernenrindern, auf denen es stand, herabnehmen und auf ein Steinpflaster setzen. Und die bedeckte Sabbatshalle, die man gebaut hatte, und den äußeren Eingang für den König verlegte er in den Tempel Jahwes um des Königs von Assyrien willen. Was aber sonst noch von Ahas zu sagen ist, was er ausgeführt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Juda. Und Ahas legte sich zu seinen Vätern und ward bei seinen Vätern in der Stadt Davids begraben. Und sein Sohn Hiskia ward König an seine Stadt.